Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Also heute mal ein richtig schönes Brot- und Butter-Thema aus der Astronomie. Nicht irgendwie was Abgedrehtes über Quantenkosmologie, ja, oder irgendwelchen Tiefen der Materie, sondern mal was richtig Feines, Schönes, Klares, Deutliches. Wir reden über Galaxien, das heißt, ich rede über Galaxien, und zwar über besondere Galaxien. Galaxien, die in den letzten Jahren eine ganz besondere Bedeutung gewonnen haben, weil sie lustigerweise da aufgetaucht sind, wo man sie gar nicht erwartet hat. Also ich will es noch ein bisschen spannender machen. Sie wissen ja, es gibt Spiralgalaxien, also Scheibengalaxien. Das sind vor allen Dingen so Gasscheiben, Gas- und Sternscheiben, die sich drehen. Es gibt elliptische Galaxien und es gibt noch andere Galaxien. Und diese anderen Galaxien werden im Prinzip zusammengefasst mit dem Begriff irregulärer Galaxien. Und darauf soll es heute ankommen. Was sind irreguläre Galaxien? Also offenbar solche, die weder das eine sind noch das andere, meint man, aber es stimmt nicht. Irreguläre Galaxien sind solche, deren Gravitationspotenzial es nicht zugelassen hat, dass sie sich zu einer Spiralgalaxie oder elliptischen Galaxie. Also eine typische, ich will es mal sagen, eine typische irreguläre Galaxie ist eine Begleiterin unserer Milchstraße, die große Magellanische Wolke. Wenn Sie das Bild jetzt sehen, dann erkennen Sie, dass im Grunde genommen offenbar hier nichts wirklich deutlich zu unterscheiden ist. Da gibt es einen riesengroßen Balken in der Mitte. Also wenn man genauer hinschaut mit den Teleskopen, sieht man auch, dass es einen gewissen Zentralbereich gibt. Aber es gibt halt nicht diese schönen Strukturen wie bei den Spiralgalaxien zum Beispiel. Es gibt jede Menge Gas in diesen irregulären Galaxien. Es gibt auch Sternentstehungsgebiete, auf die kommen wir noch zu sprechen. Aber im Großen und Ganzen sind diese irregulären Galaxien halt einfach nicht, ja, wirklich, wie der Name schon sagt, regulär. Die sind einfach ganz anders. Und es stellt sich aber heraus, dass in der kosmologischen Entwicklung der Galaxien sind diese irregulären, spielen die eine ganz große Rolle, weil früher muss es viel mehr von denen gegeben haben. Wissen Sie, das Tolle ist ja, wenn man ins Universum zurückschaut, dann passiert ja im Grunde genommen das, was man im Fernsehen auch immer mal wieder machen kann. Man kann mal etwas sehen, was vor langer, langer, langer Zeit passiert ist. Und bei den irregulären Galaxien scheint das ganz besonders so zu sein. Irreguläre Galaxien haben relativ viel Gas. Und es entstehen immer mal wieder, nicht immer, aber immer mal wieder Sterne da drin. Sie sind leichter als die großen Spiralgalaxien, haben so 1 bis 10 Milliarden Sonnenmassen, ja, und gehören zu einer Art von Galaxien, wie ich schon sagte, deren Gravitationspotenzial irgendwie so merkwürdig sein muss. Ansonsten, wenn es nämlich ein axialsymmetrisches Gravitationspotenzial gewesen wäre, dann hätte sich natürlich eine Scheibe ausgebildet, das Gas hätte sich in der Scheibe angeordnet, es hätten sich möglicherweise auch kleine Spiralarme gebildet und so weiter. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Aber diese irregulären sind eigentlich der Typus von einer Art von Gravitationspotenzial, wie man sie im frühen Universum durchaus erwartet hat. Und in der Tat glaubt man erstens, dass die große Magellanische Wolke, so wie die kleine Magellanische Wolke auch, in vielleicht einigen Millionen bzw. Milliarden Jahren in die Milchstraße hineingefallen sein werden, wie vielleicht schon viele, viele andere Zwerggalaxien auch. Ja? Und außerdem glaubt man, dass genau dieser Prozess der Verschmelzung von kleinen Galaxien zu großen Galaxien derjenige ist, der grundsätzlich zur Strukturentstehung im Universum beigetragen hat. Das ist der Normalfall einer irregulären Galaxie. Also klein, relativ klein, das heißt also nicht so hohe Massen wie die großen Spiralen. Sie sind ja mit ihren Strukturen ein bisschen undurchsichtig. Ja. Auch die Bewegungsmuster sind undurchsichtig, die drehen sich nicht so schnell wie die Spiralgalaxien. Und da komme ich ja vielleicht nachher noch drauf, aber ich will es jetzt schon mal sagen, die dunkle Materie spielt in den irregulären Galaxien durchaus eine gewichtigere Rolle als in den Spiralgalaxien. Innerhalb der großen Magellanischen Wolke gibt es ein Sternentstehungsgebiet, den sogenannten Tarantelnebel. Und den sehen Sie hier. Wenn Sie den Tarantelnebel natürlich jetzt sehen, wenn Sie den alleine im Kosmos sehen würden, dann würden Sie, oder wir, beziehungsweise Sie ja nicht, aber wir Astronomen würden aus dem Tarantelnebel eine blaue, kompakte Galaxie machen. Das sind Gebilde, die sind relativ klein, 100 Millionen Sonnenmassen nur. Und in diesen blauen, kompakten Galaxien, die auch zu den irregulären gehören, ja, da entstehen sehr, sehr, sehr, sehr viele Sterne auf einmal. Und genau um diese blauen, kompakten Galaxien hat sich in den letzten Jahren die Diskussion in dem Gebiet der Galaxienentstehung sehr stark gedreht. Sowas wie der Tarantelnebel als Sternentstehungsgebiet, als großes Sternentstehungsgebiet, wo sehr, sehr viele Sterne entstehen, das ist etwas, was man im frühen Kosmos bei einer Rotverschiebung, die einem Alter von 10 bis 12 Milliarden Jahren entspricht, ja, in großer Menge sieht. Wenn man also, was ich vorhin sagte, wenn man also sozusagen in der astronomischen Dokumentation mal dahin geht, was war denn vor 12 Milliarden Jahren, spiel mir doch mal den Film von vor 12 Milliarden Jahren ab, dann schaut man sich also Gebilde an, wie diese blauen, kompakten Galaxien, die sind völlig irregulär, es entstehen unglaublich viele Sterne da drin und das sind die Gebilde, aus denen möglicherweise alle Galaxien zusammengebaut sind. Also für mich als Plasmaphysiker, ja, der sich also dafür interessiert, wie heißes Gas in Galaxien sich bewegt, beziehungsweise vielleicht sogar Magnetfelder entstehen, Sterne entstehen und so weiter, da ist natürlich diese Zeit, als das Universum erst 2 Milliarden Jahre alt war, das wäre für mich sozusagen die Partyzeit gewesen. Der Himmel muss ungeheuerlich gewesen sein, denn zu dieser Zeit sind diese ganzen vielen kleinen, blauen, kompakten Galaxien aufgetaucht, haben irrsinnig viel Sterne auf einmal gemacht und danach sind sie natürlich aufgrund des verbrauchten Gases einfach wieder verschwunden. Denn kleine Galaxien haben ein viel flacheres Gravitationspotenzial als große Galaxien. Das bedeutet mit anderen Worten, wenn eine kleine Galaxie, wie diese blauen, kompakten, irregulären, einen großen Sternentstehungsausbruch erlebt, dann werden, weil ja mit jedem Sternentstehungsausbruch sehr, sehr viele große Sterne entstehen, wird natürlich ein großer Teil des Gases durch Supernova-Explosion aus diesem kleinen, also flachen Gravitationspotenzial einfach rausgeschossen. Das bedeutet mit anderen Worten, blaue, kompakte Galaxien sind metallarm und ziemlich gasfrei nach einer Weile, weil nämlich das ganze Zeug aus der Galaxie herausgeflogen ist. Wir haben es also bei den blauen, kompakten, irregulären Galaxien mit etwas zu tun, was ja in gewisser Weise die Jugendform von Galaxien darstellt. Das ist die Vorstellung, dass man also in den Frühphasen des Universums sehr, sehr viele blaue Galaxien gehabt hat und dass also später viele von den blauen Galaxien sich zu großen Galaxien zusammengetan haben. Und ab und zu kann es schon nochmal passieren, dass also so eine blaue Galaxie vielleicht zum Beispiel durch Massenakkretion, wie es so schön heißt, einfach dadurch, dass es auf eine Gaswolke getroffen ist, die es irgendwo im intergalaktischen Medium rumgelegen hat, ja, wird nochmal ein Sternentstehungsausbruch angefeuert. Aber im Großen und Ganzen leuchten diese blauen Galaxien einmal auf und das war's. Metall. Sie erinnern sich noch, Metalle, für einen Astronomen sind alle schweren Elemente, alle Elemente, die schwerer sind als Helium, um es genau zu sagen, sind ja Metalle. Wenn ich also von Metallhäufigkeit spreche, dann spreche ich von Sauerstoff, Kohlenstoff, Stickstoff und so weiter und so weiter. Alle schweren Elemente. Und dass blaue Galaxien wenig Metalle haben, hat also was damit zu tun, dass ihre Aktivität dafür sorgt, dass das Gas einfach aus der Scheibe, oder Scheibe darf man nicht sagen, aus diesem Gebilde einfach verschwindet. In den letzten Jahren allerdings hat man in der Nähe der Milchstraße, also im lokalen Universum, merkwürdige Objekte entdeckt. Extrem metallarme, offenbar sich gerade formende, irreguläre Zwerggalaxien. Sind jetzt gerade dabei, jetzt, also mit jetzt meine ich jetzt ein paar Millionen Jahre, was? Die sind jetzt gerade dabei. Also die Vorstellung, solche kleinen Galaxien, die hätte es früher mal gegeben und dann nie wieder, die scheint nicht richtig zu sein. Sondern es scheint noch jede Menge flacher Gravitationspotenziale zu geben. Und zwar von was? Jawohl, von dunkler Materie, in die die baryonische Materie selbst heute noch hereinläuft und sich dabei kleine Galaxien bilden. Mit extrem niedrigem Metallgehalt. Jetzt geht es natürlich los. Ja? Sind das jetzt sehr junge Galaxien? Ja? Also könnte es sein, dass wir zum Beispiel bei diesen extrem metallarmen Zwerggalaxien, die jetzt hier in der Nähe, ich sage immer hier, also es ist ein paar 10 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt, aber das ist das lokale Universum, könnte es sein, dass wir in diesen Galaxien die ersten oder die Vorgänge mitverfolgen können, quasi wie sie jetzt ablaufen, auch wenn es ein paar Millionen Jahre sind, spielt ja keine Rolle, bei 13,7 Milliarden Jahre Alter des Universums sind die paar Millionen Jahre, sind ja quasi wie jetzt. Also könnte es sein, dass wir bei diesen Galaxien Prozesse beobachten können, die sich genauso vor Milliarden Jahren abgespielt haben, also Galaxienentstehung vor der Haustür. Oder sind das einfach Galaxien, die sich so langsam entwickelt haben, die haben zwar schon vor 13 oder 12 Milliarden Jahren angefangen, so ein bisschen Gas anzusammeln, aber aufgrund der Flachheit des Gravitationspotenzials sind die Sternentstehungsraten eben so schwach gewesen, dass die sich kaum oder gar nicht entwickelt haben. Oder was? Das heißt, irreguläre Galaxien sind momentan der Schauplatz, an denen sich ja, die Galaxienentstehungstheorien ein bisschen scheiden. Es gibt durchaus blaue Galaxien, von denen weiß man, die sind uralt, ja? Und es gibt metallarme Galaxien, von denen weiß man ebenfalls, die sind uralt. Die blauen Galaxien sind diejenigen, die schlagartig viel Gas verbraucht haben und die heute einfach nicht mehr sichtbar sind. Ja? Oder ganz wenige davon, nur dadurch, dass sie eben zusätzlich ab und zu mal Gas kriegen. Aber es gibt eben die Metallarmut, heißt nicht notwendigerweise, darauf will ich hinaus, heißt nicht notwendigerweise, dass es sich dabei um sehr junge Gebilde oder alte Gebilde handeln muss. Ja? Sondern es ist in der Tat so, dass die Vorgänge, die sich in diesen irregulären Galaxien abspielen, leider Gottes nicht so gut dynamisch beschreiben lassen, wie zum Beispiel bei den Spiralgalaxien, da haben wir schon oft drüber gesprochen, wie da die Vorgänge sind, oder in den elliptischen Galaxien. Sondern irreguläre Galaxien haben eben Geschwindigkeitsmuster, die nicht so gut zu identifizieren sind und damit auch zu modellieren sind. Also nochmal, haben wir es bei den kompakten, extrem metallarmen Galaxien mit etwas zu tun, was schon vor ewig drei Tagen angefangen hat, oder handelt es sich um Objekte, die jetzt gerade im Schwange sind? Denn wenn das so wäre, dann könnten wir zum Beispiel in diesen Galaxien etwas beobachten, was wir sonst noch nie gesehen haben. Die Entstehung von Sternen, die praktisch keine Metalle haben. Die sogenannten Population 3 Sterne. Das wäre natürlich toll. Ja. Die Population 3 Sterne, das sind ja die Sterne, die allerersten Sterne im Universum. Müssten sehr, sehr große Sterne gewesen sein, denn es gab nur Wasserstoff und Helium. Die Kühlungsmechanismen der ganzen Moleküle, die Wolken, aus denen die Sterne entstanden sind, sehr, sehr stark abkühlten, die gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und weil die Temperaturen der kollabierten Wolken so hoch waren, hätte dann ein riesengroßer Stern entstehen müssen, teilweise 300, 400 Sonnenmassen oder so. Vielleicht, wenn wir Glück haben, ja, gelingt es eines Tages in einer solchen metallarmen, ja, also extrem metallarmen, ganz, ganz metallarm, ja, also sehr, mit sehr niedrigen Metallen, einen solchen Stern zu beobachten. Leider Gottes ist es noch nicht gelungen. Wahrscheinlich wird es uns, na, wir werden sehen. Ich will da nichts prognostizieren. Entscheidend ist, dass diese irregulären Galaxien neben den Eigenschaften, die leuchtende Materie hat, noch was anderes haben. Die Rotationskurven, es gibt tatsächlich auch Rotationskurven von solchen Galaxien, sind nicht so wie bei den Spiralgalaxien. Da ist es so, bei den Spiralgalaxien, die Rotationsgeschwindigkeit steigt mit dem Radius an und flacht dann ab. Das ist ein Zeichen, dass also da draußen differenzielle Rotation ist noch da, alles okay. Aber da ist also Materie da, die ab einem bestimmten Radius die Rotationskurve dominiert, nämlich die dunkle Materie. In den irregulären Galaxien ist die dunkle Materie überall dominant. Überall. Das ist auch kein Wunder. Denn die Flachheit des Gravitationspotenzials der irregulären Galaxien sagt ja quasi, dass die Verdichtungen, die dieses bisschen leuchtende Materie, die da reinfahren kann, die werden auch nicht sehr hoch sein. Das heißt, mit den irregulären Galaxien haben wir Laboratorien für die Entwicklung und Bewegung von leuchtender Materie unter dominantem dunklen Materieeinfluss. Wir sehen also in irregulären Galaxien auf jeden Fall die Jugendform von Galaxien. Vor allen Dingen bei den blauen. Ja? Die blauen, kompakten, irregulären Galaxien sind die Bausteine der großen Galaxien. Sie sind aufgefressen worden, ja, vor langer Zeit schon von den großen Galaxien, aber aus ihnen sind die großen Galaxien entstanden. Das ist überhaupt keine Frage. Wir sehen in diesen blauen, irregulären und auch in den Begleitergalaxien unserer Milchstraße wie der Magellanischen Wolke, sehen wir eigentlich die charakteristische Form der Anfänge, das heißt der Kindheit dieser Galaxien, wie wir sie heute im Universum beobachten. Und eines muss dann dazu gesagt werden, ja, Jugend ist die Genesung von der Kindheit, aber Jugend ist keine Dauerbeschäftigung. Und das können wir an den irregulären Galaxien prima sehen.